Hallo? Hallo? Hallo? Ja? Omi? Nee, Rubina. Hallo? Ja? Hallo? Na, Hier ist Rubina. meine Süße, wie geht's? Gut, was ist? Hallo? Was macht ihr da? Wir wollen, damit sie auch in den Radio kommen, alle. Ja, Ja. schreit mal alle Hums, Hums, Hums. Was? Schreit mal alle Hums, Hums, Hums. Hums, Hums, Hums. Sag, ich bin der Chef von eure, von unserer Gang. Und du bist der Chef von unserer verschissenen Gang. Ja, und sag, ich bin der König und ihr seid meine Handlanger. Du bist der König und wir sind dein Zuhälter. Handlanger. Mein Fick, du Penner, Du Alter. kannst Handlanger nicht sagen, ne? Ich bin im Radio. Ja. Ey, Seljuk! Seljuk! Seljuk! Ey! Ey, Seljuk! Seljuk, mach mal wie. Ey! Ja, Seljuk! Ey, hör mal zu, mach mal dieses hier Dings hier. Wie heißt das aus diesem einen Film, den du immer machst? Der heißt so, der Film. Ja, weiß. Ja. Meinst du das? Welchen? Ja, genau. Was hast du gesehen? Digga, weißt du, was wir gerade gemacht haben? Na? Wir haben gerade Ehren aufgezogen, Vaseline in seinen Arsch reingeschoben, Alter. Was habt ihr in seinen Arsch geschoben? Wir haben Ehren Hose ausgezogen, Vaseline in seinen Arsch reingeschoben. Quatsch! Ja, Ey, habt ihr Handschuhe benutzt? Nee, Alter, kann man ja riechen. Ey, das stimmt gar nicht. Ja, Nee, das haben wir nicht geschafft. Die Erhan, haben haben Sie mit dich. einer Fälschung mit die Creme nur ins Gesicht geschmiert. Ja. Und das habe ich zum Bluten gebracht. Was macht ihr da? Habt ihr Langeweile oder was? Ja, wir kämpfen hier die ganze Zeit und gucken Fußball. Wer spielt denn? Bulgarien, Dänemark. Echt? Wie viel Nee, steht's? warte. Honduras gegen Dänemark. Was? Honduras. Honduras? Ja, Danny war hier. Honduras spielen, meinte. Hat Danny gesagt, was hat der. Nee, warte mal. Was hat Danny gesagt? Er meinte auch, Kasachstan ist bei der Tour und das ist eine Weltmeisterschaft der Herren. Ja, das ist Danny halt. Okay, Jungs, Hey, was hast du gesagt? Ich hab noch keine Weißt Zeit. du, bei uns hier, ne? Die 12. Sache, du kannst ja beide Finger brechen, Alter, weißt du? Okay. Alles Das war klar. voll falsch. Pass mal, das geht so. Weißt du, ich hab ja den Film studiert. Ja. Was hast du gesagt? Weißt du, bei uns auf dem Kiez, ne? Da geht das nicht so. Da macht man, entweder, da ist entweder Männer im Bauch, Schuss im Kopf, aber keine Sorry, Alter. Weißt du? Geht nicht. Ja. Okay. Was hast du gesagt? Okay. Die Okay, habt ihr Alkohol gekauft? Ja. Okay. Eine Whiskyflasche. Aber lass bei Seljuk saufen, nicht bei Judith. Die hat so viele Treppen. Ich habe keinen Bock, so viele Treppen zu latschen. Das ist bei Seljuk Ey, er ist will nicht geiler. bei deiner Frau saufen. Er will hier. Warte, mein Auto kommt, mein Auto! Ja, da wo Ratten drinnen laufen. Hä? Traktorreifen drauf. Achso, okay, alles klar, Ey, Digga. extrem tiefer gelegt und so, weißt du? Ja, okay. Ey, Digga. Und so, ich schwöre echt jetzt, ne? Die scheiße Auto hat 6 Auspuffe, Alter. Ja, gut. Von 20 Meter Durchmesser. Okay, alles klar. Ey, sind wir echt im Radio? Ja. Echt die ganze Zeit? Ich bin im Fernsehen. Ja, komm mal, im Fernsehen. Nein, tschüss. Ey, warte. Lass mal bei dir trinken. Mama, Radio an. Ja, ist an. Okay, warte. Druck, ba, Druck, ba, Druck, ba, ba, Druck, Druck, ba, Druck, ba, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Jungs. Das sind meine Kollegen. Weil alle scheiß Asyl und so nichts Deutsch können, weißt du, deren Sprache. Ey, Ehren, du. Ehren, halt du mal die Fresse, dich haben sie gerade misshandelt, Alter. Was? Dich haben sie doch gerade misshandelt mit Vaseline und so. Pass auf, dass wir dich nicht nachher misshandeln. Wir lieben kleine Pakistaner Ersche. Ah, sorry, große Pakistaner Ersche. Ja, ich mag von Hanne für deinen Arsch. Tschüss. Das ist deine Mutti, ja. Schau dann, ne? Ja? Tschüss. Ey, ich will, lass mal bei Seljuk saufen, das ist lustiger. Warte mal, sag mal, was? Lass mal bei Seljuk saufen. Ja, mach ich auch, ey. Ja. Ey. W oder M? W oder M? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Also irgendwie so ein Zwischending. Ja. Okay. Hab ich auch schon befürchtet, aber... Ja. Ich wollte das nicht aussprechen, aber ich geb dir nochmal den... Nein. Abfällen. Doch, ey, will nochmal nee. Ganz kurz. Nee. Ja, hallo, ey, was hast du gesagt? Lass mal bei dir trinken. Und da? Und bei dir. Warum so, denn? Weil das besser ist. Warum denn? Bei dir ist nicht so viele Treppen zu laufen. Ey, weißt du, worauf ich jetzt beklagt, Alter? Weil bei Judith so viele Treppen sind, Alter. Na und, was daran denn so lustig? Hä? Was ist denn daran so lustig? Ja, nur so, weil, weiß ich nicht. Warte mal, ich brauch mal ganz kurz Bernard. Nee, warte mal jetzt. Gib mal Bernard. Ey, gib mal kurz. Lieber Dings. Ey, weißt du was? Ja? Für hier nach Hause? Aha. Ey, mach Radio an, das ist Radio live, Alter. Ja, ist Radio, schrei aber nicht so. Bö. Ja, schrei nicht so. Ist dann, guck mal, dann ist, B. Punkt. Ja, Bernard. Ja. Hat sich aus Wohnzimmer-Dings hingesetzt. Ja. Couch. Dann ist I. Punkt. WC gegangen. Ja. Und das war für B. Punkt die Aktion überhaupt. Wie? Vollgas, Haustür raus und raus nach Hause gelaufen. Wer, Bernard? Ja. Und ich stand da nachher im Tanga. Und dann ist Ben Affleck hingegangen. Okay. Notlösung. Aber bevor wir in den Club gegangen sind, ne, dann hat I. B. angeblasen. Echt jetzt? Ja, echt Punkt. Hast du dich ordentlich gewaschen, Digga? Nee, dann habe ich mich von anderen Frau E. blasen lassen. Achso, okay, alles klar. Dann bist du ja der G. Punkt, ne? Ja. Alles klar, gut, ciao. Ciao. Ja, das waren meine Jungs, Mann. Ohne Scheiß, das sind zwei Türken und ein Albaner zurzeit. Ich schwör's euch, das ist echt ein abgedrehtes Volk. Ihr kennt mich ja, ihr denkt ja immer, ich bin auf Drogen, aber glaubt mir, die sind's auch.